ganz allein im Zimmer, denkst du nichts dabei, dass ich deine Hände rot färben muss. So Schmerz, tut mir leid, dass ich dir jetzt sagen muss, mach jetzt lieber Schluss. Hier ist eine Knarre, eine Kugel reicht für den letzten Schuss. Du hast schon gemerkt, dass die Wunden an den Händen dir nicht Trost, sondern harte Schmerzen in die Haut spenden. Du hast Merkmale an Hand und Fuß, dieses Blut, das aus deinen Gliedern fließt, tut dir nicht gut. Doch du bist anscheinend auserwählt, um der Welt zu sagen, Tricky Apps Musik müsst ihr noch so lange ertragen, bis er sich entschließt, mit der Welt abzurechnen und an seine Augen schließt, um sich genüsslich zu rächen. Boom, yeah, boom, yeah. Das ist das Rap-Sigmata, wenn ich rappe, habt ihr Wunden an den Händen, an den Füßen. Schmerzen werden euch begrüßen, ihr werdet alle büßen. Ich bin der Typ, den alle rufen. Boom, yeah, boom, yeah. Das ist das Rap-Sigmata, wenn ich rappe, habt ihr Wunden an den Händen, an den Füßen. Schmerzen werden euch begrüßen, ihr werdet alle büßen. Ich bin der Typ, den alle rufen. Ich bin der Rap-Gott Nummer 1 auf dieser Welt. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass wenn ich rap, bist du entstellt. Was mich jetzt aufhält, wäre die Erkenntnis, dass die stigmatischen Merkmale nicht mehr erscheinen. Denn ich bin mir dessen auch bewusst, dass es ein Ende hat. Doch bevor das Ende naht, sorge ich für jene Tat, die ich so gebrannt mag. Tat, denn es macht etwas aus dem Mann die Kraft, die man aus der Landschaft in sich hat, sich auf einmal so entfacht. Ich bin nicht mehr Herr der Lage, manchmal denk ich wirklich noch darüber nach, ob ich ertrage, was mit dir geschieht, wenn du mich ansiehst, am ganzen Körper triefst und du mir sagst, es wär mein Sieg. Boom, yeah, boom, yeah. Das ist das Rap-Sigmata, wenn ich rappe, habt ihr Wunden an den Händen, an den Füßen. Schmerzen werden euch begrüßen, ihr werdet alle büßen. Ich bin der Typ, den alle rufen. Boom, yeah, boom, yeah. Das ist das Rap-Sigmata, wenn ich rappe, habt ihr Wunden an den Händen, an den Füßen. Schmerzen werden euch begrüßen, ihr werdet alle büßen. Ich bin der Typ, den alle rufen. Kein Exorzist kann sich denken, was mit dir geschieht. Stigmatische Symbole weisen auf Jesus Christi. Doch sie haben Unrecht, es bedeutet Jesus Tricky. Alle sträuben sich, sie denken, es ist Anarchie. Du bist Jesus Tricky, denn du wurdest an das Kreuz genagelt. Und in dieser Nacht ließ ich für dich Steine hageln. Am nächsten Tag bist du von den Toten auferstanden. Jetzt bist du mein Fan, also hol den Nächsten aus der Schlange. Boom, yeah, boom, yeah. Das ist das Rap-Sigmata, wenn ich rappe, habt ihr Wunden an den Händen, an den Füßen. Schmerzen werden euch begrüßen, ihr werdet alle büßen. Ich bin der Typ, den alle rufen. Boom, yeah, boom, yeah. Das ist das Rap-Sigmata, wenn ich rappe, habt ihr Wunden an den Händen, an den Füßen. Schmerzen werden euch begrüßen, ihr werdet alle büßen. Ich bin der Typ, den alle rufen. Yeah.